Ja, dann begrüße ich euch ganz herzlich zur heutigen Veranstaltung in der RCC-Galerie Weimar. Das ist die zweite Veranstaltung, die in diesem Jahr stattfindet unter dem Titel Kunstspektakel und Revolution. Kunstspektakel und Revolution ist eine Veranstaltungsreihe, die seit 2009 hier im RCC, in der RCC-Galerie stattfindet. Immer wieder in unregelmäßigen Abständen gibt es Themenblöcke, die dann ja, sozusagen sich mehr oder weniger ineinander fügen und versuchen aus verschiedenen Blickwinkeln das Verhältnis von Kunst und Revolution auszuleuchten. Das war das, was wir uns 2009 eben zum ersten Mal vorgenommen hatten, um ja, sozusagen das Verhältnis von Ästhetik und Gesellschaftskritik, von Kunstgeschichte und von Revolutionsgeschichte näher zu beleuchten. Und das passiert seitdem. Diese Veranstaltungsreihe wird organisiert vom Bildungskollektiv. Das ist ein kleiner linker bildungspolitischer Verein, der in Erfurt, Weimar, Jena angesiedelt ist und da eben außerhalb der Universität halt versucht, kritische Bildungsarbeit zu organisieren. Und das Bildungskollektiv arbeitet immer wieder mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen zusammen und auch diese Reihe wird gefördert von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Deswegen würde ich als erstes so eine Teilnehmerinnenliste rumgeben. Es geht einfach darum, dass die Stiftung einen Nachweis für diese Veranstaltung haben möchte. Deswegen würde ich euch bitten, euch da einzutragen, wobei die Angaben natürlich freiwillig sind. Wäre schön, wenn am Ende der Stift auch wieder mit zu mir zurückkommt. Genau. In diesem Jahr ist es zum ersten Mal so, dass diese Veranstaltungsreihe Kunstspektakel und Revolution tatsächlich thematisch sehr eng ausgerichtet ist an der Ausstellung, die hier auch in der ACC-Galerie zu sehen ist. Und ihr oder sie habt es sicherlich auch gemerkt, der Untertitel dieser Veranstaltungsreihe ist diesmal eine Romanze mit der Revolution. Das ist auch der Titel der Galerie, die hier gerade zu sehen ist, die auch im Rahmen des Kunstfestes stattfindet, wo ja sozusagen der große Bezugsrahmen 100 Jahre Oktoberrevolution ist. Also diesmal ist das alles quasi in einem gewissen weiteren Rahmen, ganz Weimar spricht halt in diesem Jahr über das Verhältnis von Kunst und Revolution, wenn man das so sagen kann. Ich würde gerne, weil ich das am letzten Freitag war, die Eröffnungsveranstaltung, da haben wir den Film Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes von Julian Radelmeier gesehen. Da haben wir in der Einleitung uns eher auf den Film konzentriert und ich habe es ganz versäumt, ein paar Worte zu sagen, eben zu dem Titel der Veranstaltungsreihe, eine Romanze mit der Revolution. Das würde ich jetzt, bevor ich den heutigen Referenten vorstelle, ganz gerne einfach ganz kurz machen, weil ich finde, dass dieser Titel, eine Romanze mit der Revolution, auf der einen Seite ein sehr gelungener Titel ist und auf der anderen Seite auch ein, ja, im gewissen Sinne ein unglücklicher Titel, wobei das vielleicht auch ein objektives Unglück ist. Ich finde, es ist ein gelungener Titel deswegen, weil man sagen kann, in der Geschichte sind tatsächlich Kunst und Revolution eine Art Verhältnis miteinander eingegangen. Es ist eine Art Romanze zwischen Kunst und Revolution, könnte man vielleicht sagen. Sie haben nämlich eine ganz bestimmte Gemeinsamkeit. Und zwar würde ich sagen, diese Gemeinsamkeit besteht darin, dass sowohl die Revolution als auch die Kunst versuchen, das Realitätsprinzip der bürgerlichen Gesellschaft zu überwinden. Die Revolution macht das ganz praktisch, indem sie eine Gewalt mobilisiert und versucht, eben die materiellen Schranken des Realitätsprinzips dieser Gesellschaft zu durchbrechen. Das heißt, die Revolution versucht halt, die Beschränkungen und Beschädigungen, die mit dieser Gesellschaft zusammenhängen, zu überwinden und in eine bessere, neuere Gesellschaft zu überführen. Und die Kunst macht was ganz Ähnliches. Sie will sich auch frei machen von den geltenden Gesetzen und Normen, will das bürgerliche Realitätsprinzip überschreiten. In der Kunst ist alles ganz viel möglich. Sie macht das nicht mit einer Gewalt, die sie mobilisiert, sondern sie macht das mit Hilfe von Fantasie und Imagination. Und ich denke, bei dieser Gegenüberstellung ist auch gleichzeitig klar, dass wenn es eine Romanze ist, dann ist es ein sehr ungleiches Verhältnis, weil der Revolutionär quasi mit der konterrevolutionären Gewalt rechnen muss. Er wird sich aussetzen den Repressionsmitteln, die diese Gesellschaft parat hat. Und er muss sich auch mit der Konsequenz auseinandersetzen, dass der Revolutionär oder die Revolutionäre, dass die auch Leute mit in ja, sozusagen dieses Verhältnis von Gewalt und Gegengewalt hineinziehen, die so eine Revolution vielleicht gar nicht wollten oder damit unmittelbar gar nichts zu tun haben. Also er hat sich sehr vielen Konsequenzen zu stellen, während das bei der Kunst nicht der Fall ist. In der Kunst ist sehr viel möglich, ohne dass das sozusagen unmittelbare Folgen hat. Wenn man das polemisch ausdrücken möchte, könnte man sagen, die Kunst ist sozusagen so eine Art Residuum in der bürgerlichen Gesellschaft, wo alles aussprechbar ist, wo sozusagen das Revolutionärste möglich ist, aber eben mit dem Makel, dass es halt keine Konsequenzen hat. Das stimmt wiederum vielleicht auch nicht ganz, wenn man sich eben einen bestimmten Strang der Kunstgeschichte anschaut. Da gibt es nämlich sozusagen einen Strang, der nicht damit zufrieden ist, so ein Residuum zu sein und der von sich aus eben versucht, auch über diesen abgesteckten Bereich der Kunst hinauszugehen. Das ist eben das, was man bezeichnen würde als die Avantgarde innerhalb der Kunst. Und wenn man das langsam sozusagen auf den heutigen Vortrag hinlenkt, dann gibt es vielleicht auch noch ein anderes Verhältnis, was die Kunst zur Revolution haben kann, nämlich, dass sie bestimmte Veränderungen, die in der Gesellschaft stattfinden und die vielleicht in untergründigen Gärungen bestehen oder in Rissen, die sich im Gesellschaftskörper abzeichnen, dass die Kunst eben diese Tendenzen seismografisch wahrnehmen kann. Und eine der Thesen von Berserin, der heute formulieren würde, wäre eben zu sagen, für seine Zeit gilt das auf jeden Fall für die Literatur von Franz Kafka. Um diese Überleitung vielleicht auch noch so ein bisschen weiterzuführen vom letzten Abend, ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt bei dem Filmabend auch dabei gewesen sind, in dem Film Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes geht es um einen Filmemacher, der quasi ein Geständnis ablegt und der die Geschichte erzählt, wie er zu einem Hund geworden ist. Quasi er versucht auf sehr humorvolle Art sozusagen die, auch die kleinbürgerliche Position des Filmemachers, des Kunststudenten halt irgendwie in den Blick zu kommen und da so ein Verhältnis zur Revolution aufzumachen. Und wenn man daran denkt, an Hunde, die durch die Weltgeschichte laufen und eigentlich sehr menschliche Dinge erleben, dann fällt mir sofort ein, die eine Parabel von Kafka, Aufzeichnung eines Hundes. Ja, sozusagen, das ist für mich eine ganz schöne Überleitung einfach von dem Film zu dem heutigen Vortrag. Über Franz Kafka und über den prophetischen Schrecken der Revolution wird Nikolai Berserin sprechen. Und ich glaube, also Berserin ist nicht zum ersten Mal hier, ich glaube, er spricht mittlerweile zum vierten Mal im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe. Und ich glaube, dass man anhand der Vorträge, die er hier gehalten hat, auch ganz gut nachzeichnen kann, was für inhaltliche Fokusse quasi diese Veranstaltungsreihe bisher gehabt hat. Er hat hier schon referiert über den Geschmackssinn und über eine philosophisch-kritisch-theoretische Reflexion über den Geschmackssinn und was das eigentlich mit Ästhetik zu tun hat. Er hat einen Vortrag über Hölderlin gehalten, in der geschichtsphilosophischen Perspektive von Adorno und Lukács. Und er hat einen Vortrag gehalten über die Farbe Schwarz in der Kultur und auch wie sozusagen wie Adorno in seiner Ästhetik die Farbe Schwarz behandelt. Genau, das genau sozusagen sind die Vorträge, die er bisher hier gehalten hat. Er lebt in Berlin, ist beruflich tätig im Verlagswesen und ist aber vor allen Dingen selber sehr produktiv. Er betreibt nämlich einen Blog, über den ich damals auch auf ihn aufmerksam geworden bin, nämlich berserin.wordpress.com, ein sehr lesenswerter Blog, wie ich finde, wo immer wieder ja, Beobachtungen über die Gegenwart zu lesen sind, aber eben ganz viele Texte auch über Ästhetik, über Literatur, über ja, sozusagen solche Betrachtungen. Ich finde, das ist auf jeden Fall eine Fundgrube, lohnt sich da mal vorbeizuschauen. Danke. Genau, ich freue mich, dass du heute wieder hier hergekommen bist und vielleicht nur noch kurz ein paar Worte zu der Kamera, die hier im Raum steht. Wir halten den Vortrag aus dokumentarischen Zwecken fest. Du musst keine Angst haben, das Publikum wird nicht abgefilmt und ins Internet gestellt. Genau, und auch die Diskussion werden wir dann nicht mitschneiden. Genau, dann würde ich dir das Wort übergeben. Es wird so etwa eine Stunde, 50 Minuten dauern, damit alle sich ungefähr darauf einstellen können und hinterher können wir dann noch sprechen, diskutieren und auch Fragen stellen, je nachdem. Als der Philosoph Georg Lukács 1956 nach dem niedergeschlagenen Ungarnaufstand von seinen eigenen Genossen verhaftet werden sollte, sollen seine Worte gewesen sein, Kafka war also doch Realist. Der Formalismusvorwurf gegen die Literatur Kafkas, den Realismus bürgerlicher Prosa verlassen zu haben, erwies sich angesichts der Verhältnisse als Irrtum. In Kafkas Prosa durchdringen sich die Reste des Realen, Symbol, Allegorie und Parabel auf eine Weise, dass sich in dieser Prosa die herkömmlichen Bestimmungen auflösen bzw. eben verschieben. Zur klassischen Moderne und zur Vielfalt ihrer Formen gehört unabdingbar diese Prosa Kafkas. Also man kann da noch viel weiter natürlich einordnen und gehen, die unterschiedlichsten vom Realismus bis hin zu Joyce'schem oder Proust'schem Bewusstseinsstrom. Aber hier ist wirklich das Thema heute so die spezielle Schreibweise von Franz Kafka. Und zwar wesentlich an seinem Prozess dargestellt, an dem Roman Der Prozess dargestellt. Und die ersten beiden Sätze aus seinem zweiten Roman Der Prozess sind vermutlich jedem in Literatur Bewandten bekannt und fast zu einer geflügelten Redewendung geworden. Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. Anzeichen für eine absurde Szene, scheinbar wie aus dem Nichts, stürzt über einen Menschen das Unglück herein. Aber es ist erforderlich, hier bereits genau in die Prosa hineinzulesen und beim Detail zu verharren. Wir finden ein Modalverb, musste, also eine Möglichkeit, und ein Konjunktiv, hätte. Es besteht also die Möglichkeit, dass es eine Verleumdung sein könnte, aber es ist nicht zwangsläufig. Erstes Rätsel bereits, das Kafka auslegt. Und dass K. nichts Böses tat, bleibt eine Mutmaßung im Konjunktiv. Das Einzige, was in dieser heiklen Situation sicher scheint, was die Szene bestimmt und für den Fortgang des Romans die Konfiguration schafft, das ist die Verhaftung Josef K.'s, und die zweite Gewissheit ist, dass es der Tag seines 30. Geburtstags ist. Es ist ein geheimnisvoller und seltsamer Prozess. Der Leser erfährt nicht, weshalb der Prozess angestrengt wurde. Kein Grund wird genannt, weder K. noch uns. Die Instanz, die hinter dem Prozess steckt, bleibt verborgen, und im Verlauf des Romans zeigt sich, dass das Gericht allgegenwärtig ist. Die verschiedenen Personen, die dort in dem Roman auftreten, stehen irgendwie mit dem Gericht in Verbindung oder wissen um K.'s Prozess. Diese Verhaftung beruht nicht auf einem Rechtsakt etwa, sondern es steckt, so scheint es, etwas ganz anderes dahinter. Ein Haftbefehl oder eine Anklageschrift gibt es nicht, die Sache wird mündlich verkündet. Die Wächter benehmen sich eigentümlich, verzehren das Frühstück von K. und auch an den Legitimationspapieren zeigen sie auffallend wenig Interesse. Die Behörde selbst, von der die Anklage ausgeht, ist eine eigentümliche Instanz, unsichtbar und im Nebel. Einer der Wächter sagt bei der Verhaftung: Unsere Behörde, soweit ich sie kenne, und ich kenne nur die niedrigsten Grade, sucht doch nicht etwa die Schuld in der Bevölkerung, sondern wird, wie es im Gesetz heißt, von der Schuld angezogen und muss uns Wächter ausschicken. Auch kennzeichnet diese Prosa von Anfang an ein exzessiver Modus des Fragens. Was waren denn das für Menschen? Wovon sprachen sie? Welcher Behörde gehörten sie an? K. lebte doch in einem Rechtsstaat, überall herrschte Friede, alle Gesetze bestanden aufrecht. Wer wagte, ihn in seiner Wohnung zu überfallen? Was hier in diesem Fragemodus herauszulesen, was wir hier in diesem Fragemodus herauslesen, ist zunächst einmal eine existenzielle Verunsicherung, nämlich die eines Individuums in seinen gesamten Lebensbezügen. Solcher Schub von Fragen übrigens streut sich an zahlreichen Stellen des Prozesstextes ein und erreicht bis zur letzten Szene des Romans. Das ist dazu geradezu eine Ausuferung an Fragen, an diesem Tötungsschluss. Auffallend auch, dass im ganzen Roman über kein psychologischer Entwurf der Figur des Josef K. erfolgt. Besondere Merkmale sind an ihm nicht festzustellen. Er ist ein Herr Jedermann, Prokurist in einer Bank. Und in diesem Sinne kann man sagen, dass es in Kafkas Roman gar nicht so sehr um eine konkrete Person geht, gar im Sinne eines Bildungsromans, wie man ihn noch in Kafkas Der Verschollene herauslesen kann, sondern vielmehr trifft das, was geschieht, eine beliebige Existenz. Und insofern heißt der Roman eben nicht Josef K., sondern Der Prozess. Wenngleich ansonsten für solche Art von Geschichten durchaus eben Namen gewählt wurden. Leutnant Gustl von Arthur Schnitzler, Wilhelm Meister von Goethe, Die Verwirrung des Zöglings Törleß von Musil 1911, Tonio Kröger von Thomas Mann und so weiter. Selbst beim Verschollenen lesen wir im Titel keinen Namen mehr, sondern nur noch eine abstrakte Personalisierung, eben Der Verschollene. Also das früher hieß der Roman Amerika, aber das ist ein falsch zugeordneter Titel. Das ist eben, in der Forschung hat sich gezeigt, dass dieser Roman Der Verschollene tatsächlich heißt. Gleiche Auflösung gilt für den Plot. Bereits in diesen Szenen des ersten Kapitels finden wir nichts mehr wieder von dem wieder, was bisher in der Literatur Mittelsprache gestaltet wurde. Realismus und Naturalismus nicht, letzte Reminiszenz an den Naturalismus sind die Milieuschilderungen später beim Gericht in den Fluren, die Mietskasernen und die Treppenaufgänge. Ebenso wenig finden wir symbolische Verklärungen oder psychologische Verdichtungen, wie etwa in der Wiener Moderne bei Arthur Schnitzler. Die radikale Innenperspektive etwa eines Leutnant Gustl als Erzählhaltung wird bei Kafka zwar aufgegriffen, aber in eine ganz andere Richtung hin transformiert. Und da K., also die Gerichtsinstanz, unbekannt ist, bleibt es aus diesen Gründen erzählerischer Perspektivierung auch für uns Leser eben unbekannt, wer diese Instanz ist. Wenn im Erzählen ein überscharf fokussierendes Kameraauge auf die Details zoomt, dann ist dies nicht mehr Realismus, sondern ein überbordendes Registrieren, das Bedeutungen generieren soll. Auf dieses Kamerading bei Kafka komme ich später dann auch noch zu sprechen, sozusagen so eine ganz andere Form von Objektivierung im Modus des Erzählens nochmal durchgeschieht. Und selbst das Ausdruckshafte des Expressionismus ist bei dieser fragmentarischen Prosa aus den Jahren 1914-15, da entstand der Prozess eben, wurde geschrieben, nur noch ein Stilisationsprinzip, etwa das Grelle mancher Szenen, die wie ausgeleuchtet wirken. Wesentlicher Ausdruck jedoch und Gestaltungsprinzip für den Text, um innere Wahrhaftigkeit im Unmittelbaren zu produzieren, ist dieses Expressive nicht mehr, auch nicht in der Sprache. Was die Sprache im Prozess jedoch vermag, sie erzeugt Bilder, bildet Szenarien ab. In diesem Sinne handelt es sich bei Kafkas Literatur um eine szenische Prosa. Auch das werde ich später nochmal zeigen, was sozusagen dieses Szenische auch im Theatersinne und im filmischen Sinne da genau konkret ist. Anders noch 1912 in seiner Erzählung Das Urteil. Obwohl Kafka sich nie als Expressionist sah und für den Sprachschrei eines O Mensch nichts übrig hatte, lässt sich in dieser Novelle doch eine gewisse Nähe zum Expressionismus festhalten. Adorno schreibt in seinem übrigens sehr lesenswerten Kafka-Essay Aufzeichnung zu Kafka: Kafka rettet die Idee des Expressionismus, indem er, anstatt Urlauten vergebens nachzuhorchen, den Habitus expressionistischer Malerei auf die Dichtung überträgt. Manche entscheidenden Partien Kafkas lesen sich, als wären sie expressionistischen Gemälden nachbuchstabiert, die hätten gemalt werden müssen. Thematisch stand jene Urteilsnovelle im Zeichen des Generationskonflikts zwischen Vätern und Söhnen, zentrales Thema eben auch schon durchaus für den Expressionismus. Aber nicht nur vom Plot her, sondern auch in der Sprache gab es eben doch Motive und Momente, das dann später bei Kafka allerdings in der Transformation, in der ästhetischen eben, in der Komposition eben transformiert und überbordend, also geändert wurde. Zitat aus dem Urteil: Bin ich jetzt zugedeckt? Fragte der Vater, als könne er nicht nachschauen, ob die Füße genug bedeckt seien. Es gefällt dir also schon im Bett, sagte Georg und legte das Deckzeug besser um ihn. Bin ich gut zugedeckt, fragte der Vater noch einmal und schien auf die Antwort besonders aufzupassen. Sei nur ruhig, du bist gut zugedeckt. Nein, rief der Vater, dass die Antwort an die Frage stieß, warf die Decke zurück mit einer Kraft, dass sie einen Augenblick im Fluge sich ganz entfaltete und stand aufrecht im Bett. Nur eine Hand hielt er leicht an den Plafond. Du wolltest mich zudecken, das weiß ich, mein Früchtchen, aber zugedeckt bin ich noch nicht und es ist auch die letzte Kraft, genug für dich, zu viel für dich. Im Urteil wird zum Abschluss dieses Gesprächs der Sohn, wie bekannt ist, vom Vater zum Ertrinken verurteilt. Dieses bildgebende Verfahren moderner Prosa verdichtet sich im Schlusssatz des Urteils, nachdem Georg Bendemann sich übers Geländer der Brücke in den Fluss schwang. In diesem Augenblick ging über die Brücke ein geradezu unendlicher Verkehr. Das ist durchaus mehrdeutig zu nehmen, wenn man Max Brods Aussage aufgreift, wie Kafka sich ihm gegenüber zu diesem Satz äußerte. Ejakulation und das Wesen der Technik in ein einziges und luzides Bild geschoben. Solche Bilder leben noch von der Kraft des Expressionismus und Kafka benutzt sie als Mittel zur Gestaltung des Mehrdeutigen. Er baut im Laufe seiner Prosakomposition diese Form des bildgebenden Verfahrens jedoch immer weiter aus. Im Prozess ändert sich das Verfahren, das er bereits im Urteil und in den Erzählungen aus dieser Zeit virtuos zum Einsatz brachte. Was im Prozess und später dann auch im Schloss blieb, sind die surrealen und seltsamen Momente in den Geschichten. Was gleich am Anfang problematisiert wird, ist die Sicherheit des Ichs, wie ich es gerade sagte. Wir sehen dies bereits im Auftakt dieses seltsamen Romans. Alles ist fragil. Aus dem Zustand, wo der Mensch am verletzlichsten ist, nämlich aus dem Schlaf heraus, folgt zugleich die Ankündigung, verhaftet zu sein. Knapp nach dem Schlaf bricht ein anderes in den Zustand des scheinbar gefestigten Ich eins. Wir kennen das halt als Motiv bereits eben auch aus Kafkas Verwandlung, wo sich eben der Gregor Samsa in einen Käfer verwandelt. Traumsequenzen sind das fast und die Nähe zur Psychoanalyse bei Kafka ist nicht von der Hand zu weisen, wenn etwa bestimmte uns bekannte Bilder mit unbekannten oder mit ganz anderem Sinn besetzt sind und besetzt werden. So etwa die engen, bedrängten Räume im Prozess, die Kammer des Malers Titorelli oder die Rumpelkammer in der Bank, wo eine sadomasochistische Prüglerszene spielt. Gleiches gilt für die sexuelle Aufladung von Bildern und Wörtern bei Kafka. Aber eben das Wort Verkehr zum Beispiel. Aber für Kafka, das kommt auch im Prozess übrigens ganz häufig vor, der Parteienverkehr, also Verkehr ist so eine dieser Vokabeln bei Kafka, die immer wieder auftaucht in immer wieder neuen Konnotationen natürlich, aber hier im Urteil kann man das eben auch ganz klar sexuell ausführen. Das zeige ich später auch nochmal dann, also anhand der Geschichte mit seiner Verlobten Felice Bauer. Aber eben Kafkas Werk erschöpft sich nicht in der Psychoanalyse. Die Romane Kafkas rein psychologisch zu deuten, verfehlt ihren komplexen Gehalt. Von positivistischen Deutungen ganz zu schweigen, die Kafkas Prosa lediglich als Ausfluss seines Innenlebens betrachten. Dennoch scheint all das, was sich um und in Kafkas Prozess abspielt, etwas mit einer inneren oder besser mit einer Instanz des Anderen zu schaffen zu haben. Das Gericht selbst ist nicht etwa, wie bei bedeutenden Staatsgebäuden üblich, mitten in der Stadt angesiedelt, sondern in den grauen Vorstädten, inmitten der Mietskasernen, Proletariermilieu, wo zwischen den Fenstern Wäsche zum Trocknen hängt. Hier bereits die ersten Chiffren von Intimität. Und topografisch eine Region des Abseits. Kafka schildert den Weg zum Gericht im Prozess eben. Aber die Juliusstraße, in der es sein sollte und an deren Beginn einen Augenblick lang, an deren Beginn K. einen Augenblick lang stehen blieb, enthielt auf beiden Seiten fast ganz einförmige Häuser. Hohe, graue, von armen Leuten bewohnte Mietshäuser. Jetzt, am Sonntag, waren die meisten Fenster besetzt. Männer in Hemdsärmeln lehnten dort und rauchten oder hielten kleine Kinder vorsichtig und zärtlich an den Fensterrand. Andere Fenster waren hoch, mit Bettzeug angefüllt, über dem flüchtig der zerraufte Kopf einer Frau erschien. Man rief einander über die Gasse zu. Ein solcher Zuruf bewirkte gerade über K. ein großes Gelächter. Regelmäßig verteilt befanden sich in der langen Straße kleine, unter dem Straßenniveau liegende und durch ein paar Treppen erreichbare Läden mit verschiedenen Lebensmitteln. Dort gingen Frauen aus und ein oder standen auf den Stufen und plauderten. Ein Obsthändler, der seine Waren zu den Fenstern hinauf empfahl, hätte ebenso unaufmerksam wie K. mit seinem Karren diesen fast niedergeworfen. Eben begann ein in besseren Stadtvierteln ausgedientes Grammophon mörderisch zu spielen. Ein detailgetreues Bild von den Vorstädten, am Ende überschießend durch das Spiel dieses Grammophons. Kafka ist, wie der Kafka-Forscher Heinz Politzer bemerkt, ebenfalls, Kafkas Prozess ist eben, ebenfalls wie der Kafka-Forscher Heinz Politzer bemerkt, durchaus ein Großstadtroman in der Tradition des frühen 20. Jahrhunderts. Ähnlich übrigens auch schon wie bei dem Verschollenen, da sind auch ganz ähnliche Stadtszenen zu lesen, eben spielt ja auch in New York. Solche Vorstädte als Chiffre für die Moderne finden wir paradigmatisch in der Prosa-Miniatur An alle meine Hausgenossen aus den Oktavheften, Anfang 1917 geschrieben und veröffentlicht, also hätte eigentlich vernichtet werden sollen durch Max Brod, dem ist Brod aber nicht nachgekommen, nach Kafkas Wunsch der Vernichtung dieser Manuskripte. So heißt es in alle meine Hausgenossen: In unserem Haus, diesem ungeheuren Vorstadthaus, einer von unzerstörbaren mittelalterlichen Ruinen durchwachsenen Mietskaserne, wurde heute am nebeligen, eisigen Wintermorgen folgender Aufruf verbreitet. Ein deutliches Bild, in dem sich sowohl die Geschichte, Mittelalter eben, zeigt, das Alte der Häuser nämlich, auch über das Bild der Ruinen, Mythos, die aufragen, aber genauso das Wuchern der Städte, die Anonymität. Eine ähnliche Szene finden wir im Prozess, wenn es ins Gerichtsgebäude hineingeht, das sich von den gewöhnlichen Mietskasernen eben überhaupt nicht unterscheidet, in denen die Arbeiter untergebracht sind. Hier ließen sich durchaus revolutionäre Bezüge im Sinne der Arbeiterbewegung festmachen. Insbesondere über den Aufruf an die Hausgenossen, wo ich gerade den Anfang gelesen hatte, wo Kindergewehre verteilt werden. Eine merkwürdig skurrile und eigentlich friedlich widerständige Perspektive, um sich herrschenden Verhältnissen zu widersetzen. Adorno schreibt in seinen Aufzeichnungen zu Kafka: Das ist die Figur der Revolution in Kafkas Erzählungen. Eine Parabel auf die Revolution, vor allem auf die Gescheiterten. Es heißt dort: Ich besitze 5 Kindergewehre. Sie hängen in meinem Kasten, an jedem Haken eines. Das erste gehört mir, zu den anderen kann sich melden, wer will. melden sich mehr als 4, so müssen die Überzähligen ihre eigenen Gewehre mitbringen und in meinem Kasten deponieren. Denn Einheitlichkeit muss sein, ohne Einheitlichkeit kommen wir nicht vorwärts. Übrigens habe ich nur Gewehre, die zur sonstigen Verwendung ganz unbrauchbar sind. Der Mechanismus ist verdorben, der Pfropfen abgerissen, nur die Hähne knacken noch. Es wird also nicht schwer sein, nötigenfalls noch weitere solche Gewehre zu beschaffen. Aber im Grunde sind mir für die erste Zeit auch Leute ohne Gewehre recht. Wir, die wir Gewehre haben, werden im entscheidenden Augenblick die Unbewaffneten in die Mitte nehmen. Eine Kampfweise, die sich bei den ersten amerikanischen Farmern gegenüber den Indianern bewährt hat. Warum sollte sie sich nicht auch hier bewähren, da doch die Verhältnisse ähnlich sind? Man kann also sogar für die Dauer auf die Gewehre verzichten. Und selbst die 5 Gewehre sind nicht unbedingt nötig. Und nur, weil sie schon einmal vorhanden sind, sollen sie auch verwendet werden. Wollen Sie aber die 4 anderen nicht tragen, so sollen Sie es bleiben lassen. Dann werde ich alleine als Führer eines tragen. Aber wir sollten keinen Führer haben und so werde auch ich mein Gewehr zerbrechen oder weglegen. Das war der erste Aufruf in unserem Haus, hat man keine Zeit und Lust, Aufrufe zu lesen oder gar zu überdenken. Bald schwammen die kleinen Papiere in dem Schmutzstrom, der vom Dachboden ausgehend von allen Korridoren genährt die Treppe hinabspült und dort mit dem Gegenstrom kämpft, der von unten hinaufschwillt. Aber nach einer Woche kam ein zweiter Aufruf. Ich breche hier ab und kehre nun wieder zum Prozess zurück und zu Kafkas Gang zum Gericht. Im Inneren der verwinkelten Häuser sieht es nicht besser aus als draußen. K. irrt durchs Treppenhaus mit verschiedenen Aufgängen, Kinder spielen und sehen ihn böse an, wenn er durch ihre Reihen schreitet. Das Gericht entdeckt K. am Ende durch einen Zufall, ein Saal, der eher für eine Parteiversammlung bestimmt zu sein scheint. Düster, dicht gedrängt stehen Menschen. Oberhalb befindet sich eine Galerie, auf der ebenfalls Zuschauer harren. Eine politische Versammlung, so konstatiert K. Immer wieder in der Erzählweise zu beobachten ist im Prozess der Wechsel zwischen auktorialem Erzählen und einem subjektiven Blick aus der Perspektive Ks. In Bezug aufs Auktoriale werde ich da später eben nochmal auf das Phänomen des kinematografischen Erzählens, also im Sinne einer Kameraperspektive, zu sprechen kommen. Das Gericht selbst ist nicht minder schäbig. Der Saal ist in einen Dunst gehüllt, Akten, die wie vergilbte alte Bücher aussehen. Zwischendurch ein Kreischen, ein Student, der einer Wäscherin nachstellt, seltsame Szenen und immer wieder eine sexuelle Aufladung. Eine Menschenmenge, in der K. sich befindet, unterschiedliche Gesichter und Greise, die ihn anstarren. Zitat Kafka: Was für Gesichter rings um ihn. Kleine schwarze Äuglein huschten hin und her, die Wangen hingen herab wie bei Versoffenen, die langen Bärte waren steif und schütter und griff man in sie, so war es, als bilde man bloß Krallen, nicht als griffe man in Bärte. Unter den Bärten aber, und das war die eigentliche Entdeckung, die K. machte, schimmerten am Rockkragen Abzeichen in verschiedener Größe und Farbe. Alle hatten diese Abzeichen, soweit man sehen konnte. Alle gehörten zueinander, die scheinbaren Parteien rechts und links, und als er sich plötzlich umdrehte, sah er die gleichen Abzeichen am Kragen des Untersuchungsrichters, der, die Hände im Schoß, ruhig hinuntersah. Dieses Gericht und alle die Beteiligten scheinen eine unheimliche und fremde Instanz zu sein. Man kann das politisch deuten, muss es aber eben nicht. Das ist eben diese Offenheit, auch auf diese Offenheit von Deutungen komme ich später noch zu sprechen und will jetzt kurz überleiten auf den anderen Prozess. Das ist sozusagen ein biografischer Einschub und ein biografischer Hintergrund von Kafka hergenommen, der diesen Roman genauso mit konstituiert, gar nicht jetzt so im revolutionären Sinne, sondern sozusagen als Einfluss. Kafka begann mit der Arbeit an dem Roman Ende Juli 1914, also wenige Tage, nachdem er am 12. Juli die Verlobung mit Felice Bauer löste. Kafka spricht im Tagebuch vom Gerichtshof im Hotel. Also Felice Bauer ist so die erste Verlobte von Franz Kafka. Man kann das sehr schön, diese merkwürdige, wilde, das von Kafka immer wieder distanzierende Korrespondenz nachlesen in den Briefen an Felice. Das ist teils wirklich ein bedrohliches Dokument auch, aber auch ungeheuer interessant zu lesen, wie Kafka immer wieder zwischen dieser Nähe und dieser Ferne changiert. Was dort eben stattfand, war das, was Elias Canetti in seinem gleichnamigen Buch, eben der andere Prozess, über den Briefwechsel zwischen Franz Kafka und Felice Bauer eben genau eben diesen anderen Prozess halt nannte. Also sozusagen eine Parallelbewegung nochmal zu dem Buch. Also das Ganze geht so ein bisschen von dem Canetti aus, der das versucht hat zu parallelisieren. Auch das ist ein interessantes Werk, was man da einfach nochmal biografisch mitlesen kann. Ob das nun so, alles so trägt, ist eine ganz andere Frage. Natürlich kann man, wie es Canetti in seinem Essay tat, Parallelen ausmachen und jenes anonyme Gericht, das über Josef K. hereinbricht, mit dem Gerichtshof im Hotel zusammenlesen, wo Kafka sich einer peinlichen Auseinandersetzung mit seiner Verlobten Felice Bauer in Berlin unterziehen musste. Solche Lektüren mögen im Hinblick auf eine Theorie des autofiktionalen Schreibens und der Frage, inwieweit sich Leben und Schreiben durchdringen, bedeutsam sein. Aber anders etwa als in Knausgas, also Karl-Ole Knausgas, norwegischer Autor, eben Mein Kampf oder Max Frischs Montauk, ist Kafkas Prozess eben explizit keine Autobiografie. Es geht darin nicht um die Wahrhaftigkeit des Subjekts als Autor und als im Leben verortetes Individuum, das sich auch in der Literatur nur über das Echte und Unverfälschte so aufschreiben lässt. Und das ist eben genau das, was Kafka eigentlich gar nicht will, im Gegensatz zu Frisch etwa beim Montauk. Dennoch ein kurzer Sprung zu Felice Bauer, die diesen Roman sicherlich stark inspiriert, insbesondere auch über die Figur der im Prozess auftauchenden Fräulein Bürstner, Initialen FB. Hinzuweisen ist da übrigens auch nochmal auf Klaus Teweleits Buch Orpheus und Eurydike. Das ist ganz interessant, wie sozusagen ein männliches Schreibsubjekt an Frauen andockt und sozusagen, man kann es Vampirismus auch nennen, sozusagen für seine eigene Schreibproduktion benutzt. Das macht der Teweleit ganz interessant auch nochmal an Gottfried Benn fest. Man muss da auch dort nicht alles teilen, aber das ist eigentlich, der Teweleit ist eigentlich ganz witzig und macht das auch ganz, ganz interessant. Also gerade auch dieses, wie Kafka welche diese Felice Bauer zum Schreiben benutzt. Als er sie zuerst getroffen hat, 1912 im Hause von Max Brod, schrieb er ein paar Tage später in sein Tagebuch, dass sie ein leeres Gesicht hatte, das er sozusagen versucht hat zu beschreiben, obwohl sie sich eigentlich sehr angeregt unterhalten haben. Und es war also eine ganz interessante Konstellation. Aber das nur so als Hintergrund, auch das kann man bei Canetti alles in dem gleichnamigen Buch Der andere Prozess nachlesen. Was Kafka an dieser Frau und diese Frau an Kafka band, bleibt wohl für immer und für die Literaturgeschichte ein Rätsel. Unterschiedlicher hätten Menschen nicht sein können. Felice Bauer, lebenspraktisch, mitten im Beruf und Leben stehend, eine emanzipierte Frau, die im Jahr 1912 bereits einer eigenen Arbeit in Berlin nachging, an Literatur und Kunst kaum interessiert. Kafka, ein Mensch, der in Zwänge gepropft, nur für die Literatur lebte. Am 12. Juni 1914 fand im Hotel Askanischer Hof, nahe dem Anhalter Bahnhof in Berlin, jenes für Kafka hochnotpeinliche Ereignis statt, das er als einen Gerichtshof über ihn bezeichnete. Die immer wieder von Kafka unter mehr oder weniger fadenscheinigen Gründen aufgeschobene Verlobung zwischen ihm und Bauer erfolgte am 1. Juni 1914. Nun wurde sie als Gerichtstag, der unvermittelt über Kafka hereinbrach, wieder aufgelöst. Askanischer Hof, 12. Juli, 11 Uhr vormittags. Kafka betritt einen Raum, in dem bereits drei Frauen sitzen. Felice Bauer, ihre Schwester Erna, sowie Bauers Freundin Grete Bloch, die in dieser Angelegenheit eine zwiespältige Rolle spielte. Aber auch die von Kafka dürfte nicht besonders rühmlich sein. Felice Bauer meldet Ansprüche an, die Kafka wohl niemals, zumindest nicht mit Felice Bauer, würde erfüllen können und wollen. Es geht nicht gut aus. Felice Bauer lässt alle Zurückhaltung fallen und nennt vor den beiden Zeuginnen intimste Details aus ihrem Leben, liest Briefe vor. Am Ende dieses Prozesses stand die Auflösung der Verlobung. Kafka reiste seltsam unbeteiligt von Berlin weiter an die Ostsee. In Kafkas Tagebuch heißt es, 23. Juli, der Gerichtshof im Hotel. Die Fahrt in der Droschke, das Gesicht Fs. Sie fährt mit den Händen in die Haare, wischt die Nase mit der Hand, gähnt, rafft sich plötzlich auf und sagt gut durchdachtes, lang bewahrtes, feindseliges. Der Rückwirkt mit Fräulein Bloch. Das Zimmer im Hotel, die von der gegenüberliegenden Mauer reflektierte Hitze, auch von dem sich wölbenden Seitenmauern, die das tiefliegende Zimmerfenster einschließen, kommt Hitze. Überdies Nachmittagssonne, der bewegliche Diener, fast ostjüdisch, Lärm im Hof, wie in einer Maschinenfabrik, schlechte Gerüche, die Wanze. Schwerer Entschluss, sie zu zerdrücken. Stubenmädchen staunt, es sind nirgends Wanzen, nur einmal hat ein Gast auf dem Korridor eine gefunden. Bei den Eltern, vereinzelt Tränen der Mutter, ich sage die Lektion auf, der Vater erfasst es richtig von allen Seiten, kam eigens meinetwegen von Malmö, Nachtreise, sitzt in Hemdsärmeln. Sie geben mir recht. Es lässt sich nichts oder nicht viel gegen mich sagen. Teuflisch in aller Unschuld. Scheinbare Schuld des Fräulein Bloch. Warum haben mir die Eltern und die Tante so nachgewinkt? Warum saß F im Hotel und rührte sich nicht, trotzdem alles schon klar war? Warum telegrafierte sie mir, erwarte dich, musst aber Dienstag geschäftlich verreisen? Wurden von mir Leistungen erwartet? Nichts wäre natürlicher gewesen. Auch hier finden wir, was für Kafka typisch ist, die Literarisierung und Transformation des Alltäglichen in die Literatur, in eine Sprachszene nämlich. Ein Strom an Beobachtungen. Ich zitiere diese Szene nicht aus einem Literaturpositivismus heraus oder aus der Sucht nach Biografischem, sondern vielmehr, weil sie auf einen bedeutsamen Zug in Kafkas Schreiben weist. Nicht aufs Wesentliche kapriziert Kafka sich, nämlich seine eigene Sache, die Verlobung bzw. Entlobung, sondern all die Details geraten mit in die Beobachtung hinein. Vermeintliche Nebensachen, die sich um das Eigentliche ranken bzw. es fast verdecken. Teils eben auch nicht anders als im Prozess, wo Josef K. eben in den Schilderungen dann immer wieder abgelenkt wird und seinen Blick schweifen lässt auf ganz nebensächliche, auch unwesentliche Dinge. Also es ist immer wieder zu beobachten, wie er sich mit Dingen befasst, die eigentlich mit ihm selbst in diesem Prozess gar nichts richtig zu tun haben oder auch völlig Dinge auch verkennt, wie auf der Gerichtsverhandlung oder auch im Gespräch mit Leuten, dass er etwas ganz anders einschätzt, was dann erst hinterher im Prozess der Darstellung von Kafka dann zum Tragen kommt und ersichtlich wird. Wir finden bei Kafka ein Leben, das im Nachhinein erst, nicht im Akt des Schreibens, nicht im Akt des Vollzugs, das ist eben nicht zu verwechseln, in einem Nachhinein erst, zu einem Stück Literatur gerinnt, so wie überhaupt die Briefe und das Tagebuch Kafkas immer wieder diese eigentümliche Ambivalenz aufweisen, ein Changieren zwischen Literatur, Prosa-Miniatur und tatsächlich biografischer Lebensbeschreibung. Der Eintrag dieses Tagebuchs schließt mit Frageszenen, wie sie dann auch genau am Schluss des Prozesses und auch sonst im Prozess vorkommen. Eben ein verhängnisvolles Final, das sich in lauter Fragen ergießt. 2 Wochen nach diesem Verhängnis von Berlin machte Kafka sich an die Niederschrift des Romans. Erste Notizen dazu finden sich schon in seinem Tagebucheintrag vom 29. Juli 1914 eben. Josef K., der Sohn eines reichen Kaufmanns, ging eines Abends nach einem großen Streit, den er mit seinem Vater gehabt hatte und so weiter. Auch hier tritt in dieser Skizze ein Türhüter auf. Schuld- und Straffantasien knüpfen sich in diesen Schreibübungen lose zu einem Assoziationsteppich. Ein Angestellter, der von seinem Chef des Ladendiebstahls in der Ladenkasse überführt wird, Schuld und Sühne, Urteil und Strafe nehmen als Motive Raum ein in diesen Aufzeichnungen. Am Ende dieses Schreibprozesses, in dem sich Biografisches und die Imagination verknüpfen, in dem Kafka Individuelles in einem literarischen Verfahren in ein überindividuelles Bild verdichtet und einkomponiert, am Ende also wird einer der bemerkenswertesten Texte der Literatur einerseits Gestalt annehmen und doch Fragment bleiben, eine rätselhafte, zu einer Vielzahl eben an Deutungen animierende Prosa um eine Strafe ohne jegliches Verbrechen, zumindest nicht ersichtlich. Und in diesem Sinne kann man den Prozess auch als eine Art Antwort an Dostojewskis Schuld und Sühne lesen, das Kafka eben auch durchaus gekannt hat. Also man findet bei Kafka durchaus auch immer wieder diese literarischen Referenzen, aber die sind wirklich sehr, sehr gut bei ihm verborgen. Also es ist nichts im Sinne eines postmodernen, selbstreferenziellen Spieles, das Kafka da betreibt, was heute gerne gemacht wird, sondern das geschieht bei Kafka sozusagen ganz untergründig und ja, in Anführungszeichen natürlich. In der Zeit von Anfang Juni bis Dezember 1914 fällt eine produktive Phase des Schreibens. Das ist bei Kafka nicht immer so gewesen. Es gab also desaströse Phasen in seinem Schreiben. Das hält er auch immer wieder in seinem Tagebuch fest. Es geht bei Kafka wirklich immer wieder, egal in welcher Lebensphase, noch zu seinem Tod hin, um diesen Prozess des Schreibens. Kafka selbst ist im Grunde ein Stück weit Selbstliteratur, der nur für sein Schreiben gewirkt hat und sich immer wieder dafür die Freiräume schaffen wollte. In dieser Zeit eben 1914 im Juni bis Dezember entstanden das Oklahoma-Kapitel aus der Verschollene, Erinnerungen an die Kalderbahn, der Dorfschullehrer, der Unterstaatsanwalt und kleinere Anfänge von Prosa-Miniaturen. An Fertigen gab es in der Strafkolonie im Oktober 1914 fertiggestellt und später auch erschienen. Eine der wesentlichen Erzählungen des 20. Jahrhunderts im Kontext von tief sexuell konnotierten Straffantasien, aber ebenso ein gesellschaftskritisches Drama en Miniatur, in dem frei nach Adornos Satz zu Beckets Endspiel sich der Durchblick auf, so Adorno, den schwarzen, sternenlosen Himmel von etwas wie Anthropologie eröffnet. Eng eben in die Thematik des Prozesses auch gefügt ist diese Strafkolonie-Erzählung. Allerdings erhält in der Strafkolonie die Grausamkeit eine sehr viel drastischere Gestalt und kommt unmittelbar zum Ausdruck. In der darstellerischen und sprachlichen Gestaltung materialisiert sich die Gewalt sehr viel deutlicher als im Prozess. Eine Robinsonade, wie Adorno schreibt. Allerdings eine solche aus dem Geist Desarts, muss man hinzufügen. Ein Angeklagter, der auf einen Apparat geschnallt ist, der ihm das Vergehen in seinen Körper ritzt. Also ganz unmittelbar wird hier der Zusammenhang von Körper und Schuld hergestellt. Nach gerade einer archaischen Weise und technisch doch sauber. In einem ausgeklügelten Verfahren der Tötung halt geschieht dieses Eingravieren. Im Prozess geschieht diese Folter und das Quälen eines Menschen, das möglicherweise eben auch ein Selbstquälen sein könnte, dann deutlich subtiler. Die Kapitel des Romans, der Prozess, sind episodenhaft angeordnet. Einzelne Szenen, die als Teile durchaus auch selbstständig für sich stehen könnten, erzählerisch gestaltete Übergänge zwischen den Kapiteln gibt es nicht. Sie fügen sich in der Montage lediglich ineinander. Aber es ist das im Text folgende Kapitel erzählerischen inhaltlich nicht durch das Vorhergehende eigentlich motiviert. Also in dem Sinne ist es eine lose Anordnung. Kafka selbst arbeitete in manchen Phasen an mehreren Kapiteln gleichzeitig. Die Kapitel Verhaftung und Ende schrieb er um den 11. August 1914 herum auch gleichzeitig. Und so entstand eben diesmal eine Rahmenhandlung. Kafka konnte um diese leere Mitte den Roman dann halt weiter ausbauen. Und er kam dadurch nicht in diese Verlegenheit, wie schon bei Der Verschollene, dass es bei Abbruch der Schreibarbeit gar kein Ende gibt. Also Der Verschollene endet ins Nichts, so wie der Rossmann eben mit dem Zug da mit dem Naturtheater von Oklahoma losfährt an diesen Felsenlandschaften vorbei. Man kann es als Verheißung deuten, man kann es aber auch als ein furchtbares Grauen deuten, in das dieser Rossmann dort hineinfällt. Und dieses Ende ist offen, da weiß man nicht, was geschieht. Während im Prozess ist das Ganze abgerundet, es endet eben mit der grausamen Tötung Josef Kahrs. Da wir beim Prozess keinen von Kafka autorisierten Text vorliegen haben, ist eben eine Fragmentsammlung, war es für die Forschung halt lange Zeit eine Spekulation, wie diese Texteteile eben zusammengestellt wurden. Und das ist, ging da immer wieder hin und her. Max Brod hat eine Zusammenstellung gemacht, die aber inhaltlich die Forschung nicht überzeugt hat. Wenn man aber einige Schritte hinter diese eher positivistische Deutung zurücktritt, zeigt sich an diesen Fragen vielmehr eben ein anderer Umstand, der gut mit dieser neuen Art des Schreibens korrespondiert, nämlich das Fragmentarische des Textes, das vom Autor eben nur bedingt intendiert, zur ästhetischen Gestalt des Romans wesentlich dazugehört. Dass die um Anfang und Ende gruppierten Kapitel genauso gut eben auch anders angeordnet werden könnten. Das ist ein Spiel übrigens nebenbei, das auch Julio Cortázar in seinem Roman Rayuela dann gemacht hat, wo nämlich die Anordnung der Kapitel ganz wechselseitig und unterschiedlich erfolgen kann. Nur bei Kafka ist es sehr viel basaler, dieses Changieren der Kapitel. Man kann das mal ausprobieren, in einer ganz anderen Reihenfolge zu lesen und mal anders anzuordnen. Es gibt dann immer ganz andere Sinnzusammenhänge. Das wäre eigentlich so für Kafka nochmal interessant, um auch dieses Fragmentarische auch nochmal so raus im Blick zu bekommen und auch dieses typisch Moderne dieses Textes durch diese Anordnungsthematik nochmal mitzunehmen. Biografie und Literatur im Modus 1:1 zusammenzuschließen, bleibt in der Regel banal. Literatur wiederholt nicht das Leben, selbst dort, wo sie wie bei Max Frischs Montauk vorgibt, es als Wahrhaftigkeitsinstanz zu tun. Wie weit Biografisches einen Text am Ende tatsächlich strukturiert, liegt meist im Dunkeln, wenngleich sich im Sinn positivistischer Literaturtheorie in Kafkas Prozess sicherlich Stellen finden lassen, die mit dem Realen korrespondieren und doch zumindest als Erlebniswelt Kafkas durchsichtig sind. Mit dem Prozess ist wohl einer der bedeutendsten Romane des 20. Jahrhunderts gelungen. In der Sprache selbst eben, wie ich es am Anfang sagte, nicht mehr expressionistisch und überstiegen im Ton des Urmensch gehalten, sondern vielmehr kühl, spannt das Buch Fragmente an Szenen aus. Mit einem Bild Kleists gesprochen, könnte man an jenen freistehenden Torbogen denken, in dem die einzelnen Teile einander tragen. Von der Advokaten- und Gerichtsszene, der Angestelltenexistenz des K., dem Prügler, der in einer Hinterkammer des Bankbüros, wo K. als Prokurist arbeitet, wild umherprügelt, also eine ganz brutale, fast Traumsequenz der BDSM-Szene, weiter über jene Leni mit den Schwimmhäuten, die Gehilfin des Advokaten, wo Josef K. Hilfe sucht, die auf den Dachböden tagenden und spielenden Kinder beim Gerichtsmaler Titorelli, das Domkapitel. All diese Anordnungen sind, da ist man auch für sich bedeutsam. Aber wie ist diese Anordnung von Textfragmenten nun zu deuten? Was macht das Revolutionäre an dieser Prosa aus? Theodor W. Adorno schreibt in seinem Kafka-Essay, er wird eingeordnet in eine etablierte Denkrichtung, anstatt dass man bei dem beharrte, was die Einordnung erschwert und eben darum die Deutung erheischt. Als ob es der Sisyphus-Arbeit Kafkas bedurft hätte, als ob es die Malmström-Gewalt seines Werkes erklärte, wenn er nichts anderes sagte, als dass dem Menschen das Heil verloren, der Weg zum Absoluten verstellt, dass sein Leben dunkel, verworren oder wie man das heute so nennt, ins Nichts gehalten sei und dass ihm nichts bleibe, als bescheiden und ohne viel Hoffnung die nächsten Pflichten zu besorgen und einer Gemeinschaft sich einzufügen, die genau das erwartet und die Kafka nicht hätte vor den Kopf zu stoßen brauchen, wenn er darin mit ihr eines Sinnes gewesen wäre. Jeder Satz, so Adorno, will gedeutet werden. Durch die Gewalt, mit der Kafka Deutung gebietet, zieht er die ästhetische Distanz ein. So ist Adornos These. Und das sieht man ja auch bei diesem Kafka-Text, dass sie etwas ganz Unmittelbares, Anspringendes haben. Und dieses Anspringen in einer ganz unmittelbaren Nähe, das werden vermutlich also viele auch bei der Lektüre so, wenn sie Kafka denn gelesen haben, wahrgenommen haben. Adorno spricht davon, dass das kontemplative Verhältnis von Text und Leser gestört ist. Das ist für die Kunst der Moderne bis hinein in die Gegenwart halt ein ganz universeller Zug, der Einzug dieser ästhetischen Distanz. Ob das nun die Readymades halt von Marcel Duchamp sind, bis hin zu abstrakter wie auch gegenständlicher Kunst der Gegenwart oder auch die Schocktexte des Surrealismus. Und obwohl die Bilder, die Kafka erzeugt, eigentlich klar sind, gerät man in einen Strudel von Deutungsexzessen. Was bedeutet etwa das Bild von der Grablegung Christi im Dom oder die realistisch ausgeleuchtete Szene von Kars Verhaftung? Weshalb setzt sich der Aufseher in Fräulein Bürstners Zimmer bei der Verhaftung eben, einen harten, runden Hut, der auf Fräulein Bürstners Bett lag, vorsichtig mit beiden Händen auf? Symbol, Allegorie oder sexuelle Konnotation? All diese ausgeleuchteten Details bei Kafka sind nicht einfach nur belanglose Details, über die man hinweglesen soll, sondern wie Adorno sagt, man muss wirklich bei diesen Details für die Deutung verharren, bei jedem Einzelnen, was Kafka dort aufschreibt, eben auch diesen Hut oder auch, dass das Frühstück aufgegessen wird. Die ganze Domszene ist ein, da kann man einen Exzess an, das Domkapitel, da kann man einen Exzess an Deutungen ausfahren, also das vorletzte Kapitel, kurz bevor Josef K. eben hingerichtet wird dann. Wesentlich ist für Adorno, dem Werk nichts von oben in einer irgendwie theologischen oder metaphysischen Gehalt überzustülpen, was etwa bei der Parabel vor dem Gesetz und auch bei der Schlossthematik dann in dem Roman das Schloss naheliegen könnte, sondern vielmehr bei Kafka zunächst alles wörtlich zu nehmen, so Adorno, und nichts durch Begriffe her von oben zuzudecken. Also keine vorgefertigten Deutungen, theologisches oder jüdisches, sondern diese Texte für sich sprechen zu lassen. Gesellschaftliches ist bei Kafka eher mittelbar eingestreut, das sieht auch Adorno. Dennoch bemerkt er die Nähe des kafkaschen Reiches mit dem Dritten Reich. Adorno schreibt, jedenfalls zitiert der Stoffgehalt jenes Werkes eher den Nationalsozialismus als das verborgene Walten Gottes. Eingestreut zumindest in Szenen und Personen lassen sich über Kafkas Texte Analogien bilden. Wie weit diese Deutung Adornos nun trägt oder nicht wesentlich andere Gehalte der Prosa Kafkas zudeckt, das soll jetzt hier erstmal nicht weiter erörtert werden. Mit Adornos Essay kann man aber festhalten, dass Kafkas Prosa vermittels und qua ästhetischer Transformation auch auf die kapitalistisch organisierte Gesellschaft doch reagiert. Zitat Adorno aus seinem Aufsatz: Die Aufdeckung des wimmelnden Grauens unter dem Stein der Kultur markiert den Verfall von Individualität selbst. Ein Satz, der an den Anfang von David Lynchs Film Blue Velvet erinnert, als die Kamera nach der Fahrt durch die idyllische Kleinstadt ins Erdreich hineingleitet, wo das Gewimmel der Insekten dann zu sehen ist. Was Kafka zeigt, ist das Individuum als gesellschaftliche Monade, abgespalten, und es bekommt das Wort Entfremdung qua ästhetischer Verformung in Kafkas Text einen ganz neuen Klang. Was an Grauen wie eine Traumsequenz anmutet, ist höchst real. Adorno schreibt: Mit der Liquidation des Traums durch dessen Allgegenwart verfolgt der Epiker Kafka den expressionistischen Impuls so weit wie nur die radikalen Lyriker. Sein Werk hat den Ton des Ultralinken. Wer es aufs allgemein Menschliche nivelliert, verfälscht ihn bereits konformistisch. Das hermetische Prinzip ist das der vollendeten, entfremdeten Subjektivität. Was Kafkas Glaskugel umfängt, ist einstimmiger und darum grässlicher noch als das System draußen, weil im absolut subjektiven Raum und in absolut subjektiver Zeit nichts Platz hat, was deren eigenes Prinzip stören könnte, das der unabdingbaren Entfremdung. Das also, was Adorno bei Kierkegaard die objektlose Innerlichkeit nannte. Die absolute Subjektivität ist zugleich subjektlos, so Adorno eben bei Kafka. Dies zeigt sich deutlich an Josef K., wie auch an jenem K. aus dem Schloss, denen halt auch von der Strukturierung im Roman her jegliche individuellen Züge und individuellen Eigenarten abgehen. Wie ich es am Anfang sagte, eben ein Herr Jedermann, den wir dort gegenüberstehen. Im Rekurs auf Benjamins Kafka-Aufsatz aus dem Jahr 1934 bemerkt Adorno, dass es insbesondere gilt, in Kafkas Prosa den Blick auf das Gestische zu lenken, das als gestalterisches Verfahren zentral ist. Eben die Geste, die Handbewegung der Menschen, wie sie ihre Gliedmaßen strecken oder wie sich ihre Körper im Raum anordnen. Das ist eben also so die Szene etwa vor in den Gerichtssälen oder wenn K. mit seinem Onkel und dem Advokaten Huld spricht, der ihm im Prozess helfen soll. Und das ist eine Filmszene fast, vom Spiel des Lichts getragen, das den Spannungsbogen dann aufbaut. Wir betreten mit den Augen des Helden, eben das ist die persönliche Perspektive, und zugleich mit der Kamera, die registriert, also noch eine Form des Autorialen im Erzählens, einen düsteren Raum, die Vorhänge zugezogen, kaum Licht, fast ein Höhlengleichnis. Das heißt dort: Im Licht der Kerze, die der Onkel jetzt hochhielt, sah man dort bei einem kleinen Tischchen einen älteren Herrn sitzen. Er hatte wohl gar nicht geatmet, dass er so lange unbemerkt geblieben war. Jetzt stand er umständlich auf, offenbar unzufrieden damit, dass man auf ihn aufmerksam gemacht hatte. Es war, als wollte er mit den Händen, die er wie kurze Flügel bewegte, alle Vorstellungen und Begrüßungen abwehren, als wollte er auf keinen Fall die anderen durch seine Anwesenheit stören, als bitte er dringend wieder um die Versetzung ins Dunkel und um das Vergessen seiner Anwesenheit. Das konnte man ihm nun nicht mehr zugestehen. Ein Bild wie aus der mythischen Vorzeit, die bei Kafka immer wieder in den Alltag einbricht. Bereits in solchen knappen Sentenzen, wie wir sie auch in Kafkas Tagebüchern und Briefen oft finden, bricht sich sein Wille zur Gestaltung Bahn. Eine Szenerie weniger psychologisch ausgerichtet, sondern vielmehr phänomenologisch zu beschreiben, was ist, und diese Phänomene doch zugleich auch in eine Deutung, in eine Sichtweise einzuarbeiten. Diese Kombination von Darstellung und Deutung finden wir auch in jener in den Prozess eingebauten, wohl der bekanntesten Textes von Kafka, in der Parabel eben vor dem Gesetz. Sie erzählt etwas im Kontext dieses Romans und liefert dabei zugleich eine Deutung von Kars eigener Sache. Und das kann man eben auch als so eine Art von Spiegelung bezeichnen, die Kafka auch immer wieder in seine literarischen Texte einbaut. Was wir bei Kafka als spezifisch Modernes sehen können, das zeigt sich in seinem Umgang mit der Technik. Etwa in der Strafkolonie die Funktionsweise des Apparates. Aber auch eine Frage des Blickes im Sinne einer Kamera als Aufzeichnungssystem kommt bei Kafka zum Tragen, sowohl in der Verschränkung unterschiedlicher erzählerischer Perspektiven, nämlich einer personalen und, wie ich es gerade sagte, einer quasi auktorialen, die dann immer dieses Kamerafenster, dieses Kamerafotografie-Ding da in sich trägt. Oft hat der eindringende Blick etwas von Indiskretion. Kafkas Prosa-Miniatur, das Gassenfenster, ist zum Beispiel, das ist aus den frühen Schriften von ihm, das kleine Erzählung des Gassenfensters, die Beobachterperspektive eines einsamen Voyeurs, eines Motivs übrigens, das sich auch in der Literatur eigentlich relativ häufig findet, dieses Moment des Beobachtens, so von E.T. Hoffmann, des Vetterchens Eckfenster oder Poes, der Mann in der Menge, Kierkegaards Tagebücher eines Verführers auch, wo es immer wieder genauso voyeuristisch beobachtet wird. Und das findet sich eigentlich auch bei Kafka in dieser Erzählung, in dieser kurzen Prosa-Miniatur vom Gassenfenster. Bei der Lektüre Kafkas sollte man insofern auch immer genau auf diese Erzählperspektive achten und ebenso darauf, wer, wie, in welcher Weise beobachtet und was dabei registriert wird. Diese Art des Beobachtens hat viel mit den neuen Medien dieser Zeit zu tun, nämlich der sich stetig ausbreitenden Fotografie und dem neuen Massenmedium Film. Einer der ersten, die dies bei Kafka registrierte, war Adorno 1934, nämlich in einem Brief an Walter Benjamin, schreibt Adorno: Kafkas Romane sind nicht Regiebücher fürs Experimentiertheater, weil ihnen der Zuschauer prinzipiell abgeht, der ins Experiment eingreifen könnte, sondern sie sind die letzten verschwindenden Verbindungstexte zum stummen Film. Der Schauspieler und Essayist Hans Zischler stellt in seinem Buch Kafka geht ins Kino diese Bezüge dann im Detail her. Und auch der Germanist Peter-André Alt schrieb ein Buch Kafka und der Film über kinematografisches Erzählen. Das ist ganz interessant, weil er da nochmal die Motive so ganz genau und dann einzelnen Erzählungen und Texten, Schloss, Prozess der Verschollenen nachzeichnet, wo dort sozusagen Kafka sich wirklich des Mediums Films bedient, um literarisch darzustellen. Und daran weist er eben durch Kafkas Werk hindurch nach, dass dessen Prosa bzw. die Art seines Erzählens und der bildlichen und räumlichen Darstellung halt wesentlich durch den Film beeinflusst wurde. Die Nachahmung von Bewegungsbildern, so Alt, führt zu einer strukturell vom Film gesteuerten neuen Erzählform, was dann insbesondere in Kafkas erster Roman Der Verschollene sich zeigt. Slapstick-Szenen, rasende Kamerafahrten, die eben als Literatur dargestellt werden. In diesem Sinne haben wir in der ästhetischen Form eine völlig neue Art und Weise des Erzählens. Es geht in dieser neuen Technik des literarischen Ausdrucks darum, den Kern der Dinge in den Blick zu bringen. Und nicht mehr eben die Psychologie, zum letzten Mal Psychologie, wie Kafka auch in einer seiner Notizen schrieb. Und es hat auch Gründe, dass eben zur selben Zeit, als Kafka diese Texte und diese Prosa schuf, in der Philosophie auch die Phänomenologie sich durch Husserl und dann später auch sehr viel später dann durch Heidegger sich eben Bahn brach. Und dieser Zusammenhang von Überbauphänomenen und ihrer Widerspiegelung in der Literatur ist da eben auch nochmal ganz interessant. Alt schreibt, dass der Prozessroman das Instrumentarium der Psychologie nicht dazu nutzt, verborgene seelische Konflikte darzustellen, sondern es werden allein soziale Strukturen, Hierarchien und Abhängigkeiten, in denen sich Menschen befinden, vom Medium Literatur beschrieben. In Alts Diktion verschafft sich insbesondere der Film der Gestik ein besonderes Gewicht. Diese Gestik dient als selbstständiges ästhetisches Ausdrucksmittel. Sie ist in diesem Sinne für den Film eigenständig, weil sie nicht in nachgeordneter Funktion das Sprechen von Personen unterstreicht. Also gerade beim Stummfilm ganz klar, da ist eben kein Text, kein Ton, also kein Text, sondern eben diese Geste ist vorhanden. Und vielmehr tritt sie, weil es eben keinen Ton gibt, nun als Mittel des Ausdrucks, als solches und für sich selbst, als Geste ins Zentrum. Dieses Verfahren und die Bedeutung des Gestischen zeigt sich bereits in kleinen Details, etwa wenn Josef K. in der Bank beim Direktor sitzt, zusammen mit einem italienischen Geschäftsfreund und die Sprache dieses Geschäftsfreundes nicht versteht, sodass K. nur anhand der Gesten und der Mimik erraten kann, was überhaupt gesprochen wird. Und Kafka transformiert dieses Ausdrucksmittel des Films in diesem Sinne ins Literarische, indem er es in einen narrativen Zusammenhang hineinbringt. Wie weit dies nun allerdings auch umgekehrt funktioniert, etwa in Orson Welles Prozessverfilmung, wäre natürlich jetzt mal noch eine weitere Frage. Adorno zumindest verhielt sich immer skeptisch gegenüber solchen Medientransfers, wenn von Literatur in den Film geswitcht werden sollte. Aber wie gesagt, bei Kafka kann man ganz klar nachweisen, dass dort der Film eine große Rolle spielte. Der Hans Zischler macht das auch in seinem Buch. Der zeigt auch, welche Filme Kafka gesehen hat. Da kann man, dem Buch liegt auch eine DVD bei, da kann man teils auch diese Stummfilme sich nochmal angucken. Also Kafka war ein großer Kinogänger. Bekannt ist ja, glaube ich, der Satz von Kafka: ins Kino gegangen, geweint. Also das Kino war für Kafka schon wesentlich. Konkrete Filme sind in seine Texte nicht eingeflossen. Man kann nicht sagen, er hat sich auf diese und jene Filme referenziert, sondern vielmehr ist es die Technik selbst, diese Technik des Stummfilms, die seine Literatur bestimmt. Zum Schluss nun das Politische. Das Private, so sagen manche, sei politisch. Wahr ist dieser Satz in einem eher erschreckenden Sinne bei Kafka, dass die Rückzugsräume des Individuums zugemauert sind und von einem unsichtbaren Verhältnis umstellt, wenn nicht besetzt sind. Man kann das mit dem Stahlgehäuse der Rationalität übersetzen. Unmittelbar politisch freilich war Kafkas Prosa nie. Sie nimmt keine Partei, sie ist nicht engagiert, sie steht dem bürgerlichen oder dem sozialistischen Realismus denkbar fern. Die Revolution oder andere historische Ereignisse kommen in Kafkas Texten kaum vor. Allenfalls kann man in Anspielungen einen politischen Bezug lesen. Doch in den Deutungen sind selbst solche Erzählungen wie in der Strafkolonie offen. Eine Kritik des Kolonialismus ist sie mitnichten. Dass Kafkas Prozess samt der darin geschilderten Willkür offen ist für politische Deutung, sei es die der Gewalt in der Epoche des Faschismus oder des Stalinismus, mag zwar von der Willkür her, mit der das Gericht agiert, und der Art dieser Verhaftung samt dem psychischen Terror ein gewisses Maß auch an Plausibilität beanspruchen, doch gehen solche unmittelbaren Ansätze am Kern des Romans vorbei. Sie stülpen dem Text, eben wie Adorno auch gesagt hat, von oben etwas über, nicht anders als die existenzialistischen oder theologischen Interpretationen, die Kafka für ihre Sichtweise eben in Anspruch nehmen. Die Bezüge zum Politischen sind bei Kafka vielmehr mittelbar. Sie schließen sich erst, wie der Adorno-Essay zeigt, in der Deutung auf. Zwar finden sich in seinen Notizen aus dem Nachlass Einträge, die auf eine gewisse Sympathie mit sozialistischen Ideen schließen lassen, so etwa aus dem Jahr 1918 ein Eintrag unter dem Titel »Die besitzlose Arbeiterschaft«, doch für bolschewistische Gruppenideen wird der Einzelgänger Kafka, der schon kaum dazu zu bewegen war, an Autorentreffen teilzunehmen, nicht empfänglich gewesen sein. Lediglich in einem Zettelkonvolut aus dem Nachlass findet sich um 1918 herum eine Notiz: Der entscheidende Augenblick der menschlichen Entwicklung ist immerwährend. Darum sind die revolutionären geistigen Bewegungen, welche alles Frühere für nichtig erklären, im Recht, denn es ist noch nichts geschehen. Eine messianische Perspektive vom Stand der Ewigkeit her betrachtet. Sie erinnert ein wenig auch an Adornos Schlussaphorismus in die Minima Moralia. Ob man mit diesen Sätzen von Kafka nun die Kunst oder der Überbau der einer revolutionären Theorie gemeint ist, bleibt allerdings auch hier wieder in der Schwebe. Und es ist allerdings auch hier wieder rätselhaft oder spekulativ, oder mit Benjamin gesprochen sind es eben diese wolkigen Stellen bei Kafka, wo man am Text immer wieder verharren muss und was für die Deutung immer wieder changierend und offen ist. Das ist eben, ist es auch in der jüdischen Theologie, eben die unermüdliche Arbeit des Hermeneuten und Hermetikers, immer wieder zu tätigende neue Lektüren und Kommentare des Textes zu unternehmen, so lange, bis dieser Kommentar ein Werk eigener Gestalt ist und kaum noch unterschieden von dem, was eben als Original bezeichnet wird. In dieser Art etwa wie in Kafkas Legende vom Prometheus, dieser irgendwann mit dem Felsen eins wird und von diesem ununterscheidbar. Von dieser paradoxen Struktur ist auch der Inhalt von Kafkas Prosa samt den daran anschließenden Deutungen. Auch das macht das Moderne dieser Literatur aus, dass diese Geschichten bis heute nichts von ihrer Verstörung und ihrem Rätselgehalt eingebüßt haben, so sehr man sie auch durch die hermeneutischen Mühlen dreht und wendet. Schließen will ich mit zwei Zitaten von Kafka, eines aus dem Aphorismus-Konvolut. Die Krähen behaupten, eine einzige Krähe könnte den Himmel zerstören. Das ist zweifellos. Bewiesen aber nichts, beweist aber nichts gegen den Himmel, denn Himmel bedeutet eben die Unmöglichkeit von Krähen. Georg Lukács musste diese Erfahrung machen, dass es viele Krähen gibt. Kafka, der Realist eben. Aber vielleicht müssen wir die Welt eben vom Himmel her betrachten. Das ist halt die Dialektik der Perspektive, um dann wieder ganz materialistisch die Kamera auf das zu richten, was eben der Fall ist und was Kafka beschreibt. Der Aufruf an die Hausgenossen, den ich am Anfang zitierte, endet übrigens wie folgt. Hausgenossen, es hat sich bisher niemand bei mir gemeldet. Ich war, soweit ich nicht meinen Lebensunterhalt verdienen muss, fortwährend zu Hause und für die Zeit meiner Abwesenheit, während welcher meine Zimmertür stets offen war, lag auf meinem Tisch ein Blatt, auf dem sich jeder, der wollte, einschreiben konnte. Niemand hat's getan. Von dieser Vergeblichkeit, aber auch der messianischen Möglichkeit, dass alles auch ganz anders sein könnte, gibt Kafkas Prosa Zeugnis und liefert die literarischen Rätselbilder. Und Aufgabe der Kritik wäre es eben, genau an diesen Rätselstellen zu verharren und sie nicht zu überstülpen mit einer Deutung. Kafka ist immer offen, und das ist das Tolle an dieser Prosa, denke ich, dass sie auch heute uns noch verstört und beschäftigen kann. Ja, ich bedanke mich.